Einheit 11. B. Übung 1a. Hallo Ari, bist du schon bei Computer System? Nein, leider noch nicht. Der Termin bei der Firma Karl Lang hat länger gedauert als geplant. Ich bin aber unterwegs. Konntest du die Kaffeemaschine reparieren? Ja, ich habe den Fehler gefunden. Aber jetzt bin ich spät dran. Ich sehe in deinem elektronischen Kalender, dass du nach dem Termin um 11 bei Computer Systems in der Wilhelmstraße eine Lücke bis 15 Uhr hast, richtig? Richtig. Ich muss bei Computer Systems die neuen Kaffeevollautomaten aufstellen. Ich habe den Termin eben um eine halbe Stunde verschoben. Danach wollte ich ins Büro kommen. Warum? Herr Dr. Rug möchte kurzfristig, dass du heute Nachmittag mit ihm zu einem neuen Kunden, Gärtner Automotiv, fährst. Wann ist der Termin? Um 13 Uhr in der Augsburger Straße 14. Es geht um einen großen Auftrag. Dr. Rug hat doch in der letzten Teambesprechung davon berichtet. Ja, ich erinnere mich. Genau. Und da du dich mit den verschiedenen Vollautomaten so gut auskennst, möchte Dr. Rug dich beim Verkaufsgespräch dabei haben. Das wird sehr knapp. Wie viel Zeit hat er für den Termin eingeplant? 1,5 Stunden. Ich muss ja um 2:30 noch zu dem Termin bei der Kunert GmbH in die Südstadt. Und ich möchte nicht wieder zu spät kommen. Ich weiß, aber das dürfte zeitlich kein Problem sein, oder? Okay, hoffentlich gibt es keinen Stau. Sag bitte Herrn Dr. Rug, dass ich ihn direkt bei Gärtner Automotiv kurz vor 1 treffe. Das geht leider nicht. Er ist nicht mehr im Büro. Kannst du ihm bitte kurz mailen, dass der Termin in Ordnung geht? Mach ich. Bis später.